Der Giftpilz. Der kleine Franz ist mit seiner Mutter zum Pilzesuchen in den Wald gegangen. Franz, der sonst ein stiller Junge ist, ist heute wie umgewandelt. Lachend hüpft er über Büsche und Gräben und jauchzt in tollem Übermut. Beglückt schaut ihm die Mutter zu und freut sich über den Frohsinn ihres Kindes. Dann aber tadelt sie: »Ja, was ist denn, Franz? Ich hab meinen Korb schon ganz voll und du hast noch nicht einen einzigen Pilz gefunden. Du musst eben fleißiger suchen und mehr auf den Boden schauen als in die Luft«, so mahnt die Mutter. Franz erschrickt: »Du hast recht, Mutter, ich hab das Suchen ganz vergessen, so schön ist's hier im Wald, aber jetzt werde ich dafür umso fleißiger sein.« Nach einer halben Stunde kommt er jubelnd zur Mutter zurück. »Hurra, nun habe ich auch so viele Pilze wie du, Mutter«, ruft er. Und ein bisschen leiser fügt er hinzu: »Ich glaube aber, da sind auch einige giftige dabei.« Die Mutter lächelt: »Das kann ich mir denken. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir werden eben die giftigen Pilze heraussuchen und fortwerfen.« Franz nimmt einen Pilz aus seinem Korbe. »Du, Mutter, dieser Pilz will mir gar nicht gefallen. Der ist sicher giftig.« Die Mutter nickt. »Da hast du recht. Das ist ein Satanspilz. Er ist sehr giftig. Man kennt ihn gleich an seiner Farbe und seinem scheußlichen Geruch.« Franz wirft den Giftpilz auf den Boden und zertritt ihn. Dann nimmt er einen anderen Pilz aus seinem Korb. Er ist groß, hat einen langen weißgrauen Stiel und einen breiten roten Hut mit vielen weißen Tupfen. »Du, Mutter, diesem Pilz traue ich auch nicht. Der hat mir eine viel zu grelle Farbe. Der ist sicher auch giftig.« »Das will ich glauben«, bestätigt die Mutter. »Es ist ein Fliegenpilz. Weg mit ihm.« Dann bringt Franz gleich zwei Pilze zum Vorschein. »Aber diese beiden sind nicht giftig. Die kenne ich. Der eine ist ein Steinpilz und der andere ein Champignon. Die kann man essen. Sie schmecken sogar sehr gut.« Die Mutter betrachtet die Pilze ganz genau. »Stimmt. Die zwei nehmen wir mit heim.« Und sie legt die Pilze in ihren Korb. »Da habe ich noch einen Champignon«, ruft Franz und nimmt wieder einen Pilz heraus. Die Mutter erschrickt: »Um Gottes Willen, Franz, das ist kein Champignon. Das ist ein Knollenblätterpilz. Er ist der schlimmste Giftpilz, den es gibt, und er ist doppelt gefährlich, weil man ihn sehr leicht verwechseln kann.« Die Mutter greift nach dem Korbe ihres Kindes und nimmt die Pilze einzeln heraus. »Das ist ein Pfifferling, der ist essbar. Aber dieser da ist ein Schwefelkopf, der ist giftig. Weg damit. Und das ist eine Rotkappe, die kann man essen. Aber der andere Pilz ist ein giftiger Reizker. Den dürfen wir nicht mit heimnehmen.« So erklärt die Mutter ihrem Kinde die verschiedenen Pilze. Dann aber nehmen die beiden ihre Körbe wieder zur Hand und machen sich langsam auf den Heimweg. Unterwegs sagt die Mutter: »Schau, Franz, genauso wie es bei den Pilzen im Walde ist, so ist es bei den Menschen auf der Erde. Es gibt gute Pilze und es gibt gute Menschen. Es gibt giftige, also schlechte Pilze, und es gibt schlechte Menschen. Und vor diesen schlechten Menschen muss man sich ebenso in Acht nehmen wie vor Giftpilzen. Verstehst du das?« »Ja, Mutter, das verstehe ich«, sagt Franz. »Wenn man sich mit schlechten Menschen einlässt, so kann das ein Unglück geben, wie wenn man einen Giftpilz isst. Man kann daran zugrunde gehen.« »Und weißt du auch, wer nun diese schlechten Menschen, diese Giftpilze der Menschheit sind?«, fragt die Mutter. Franz wirft sich stolz in die Brust. »Jawohl, Mutter, das weiß ich. Es sind die Juden. Unser Lehrer hat das schon oft in der Schule gesagt.« Lachend klopft die Mutter ihrem Franz auf die Schulter. »Donnerwetter, du bist ja ein ganz gescheiter Junge. Aber nun pass einmal recht gut auf, damit du auch das verstehst, was ich dir jetzt sage. Ich wiederhole noch einmal: Es gibt gute Pilze und es gibt schlechte Pilze. Es gibt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Die schlechten Menschen sind die Juden. Aber es ist oft recht schwer, die schlechten Menschen von den Guten zu unterscheiden.« »Das glaub ich«, sagt Franz. »Das ist oft genauso schwer wie die giftigen von den essbaren Pilzen auseinander zu kennen.« »Recht so«, lobt die Mutter. Und dann spricht sie weiter. Ganz ernst ist sie geworden. »Die Juden sind schlechte Menschen. Sie sind wie Giftpilze. Und wie Giftpilze oft schwer von den guten Pilzen zu unterscheiden sind, so ist es oft schwer, die Juden als Gauner und Verbrecher zu erkennen. Wie die Giftpilze in den verschiedensten Farben auftreten, so verstehen es auch die Juden, sich unkenntlich zu machen, indem sie die verschiedensten Gestalten annehmen. »Was für verschiedene Gestalten meinst du da?« fragt der kleine Franz. Die Mutter merkt, dass ihr Kind die Sache noch nicht ganz verstanden hat, aber unverdrossen erklärt sie weiter. »Also hör zu, da gibt es zum Beispiel den Hausierjuden. Mit Stoffen und allem möglichen anderen Kram zieht er von Dorf zu Dorf. Er sagt, seine Ware wäre die beste und billigste. In Wirklichkeit ist sie die schlechteste und teuerste. Ihm darf man nicht trauen.« »Grad wie einem Giftpilz, dem darf man auch nicht trauen.« Und genauso ist es bei dem Viehjuden, bei dem Warenhausjuden, bei dem Schächtjuden, bei den Judenärzten, bei den getauften Juden und so weiter. Wenn sie sich auch noch so verstellen, wenn sie auch noch so freundlich zu uns tun und wenn sie tausendmal sagen, sie würden es gut mit uns meinen, so dürfen wir das nicht glauben. Sie sind nun einmal Juden und bleiben Juden. Sie sind giftig für unser Volk. »Wie die Giftpilze«, sagt Franz. »Ja, mein Kind, wie ein einziger Giftpilz eine ganze Familie töten kann, so kann ein einziger Jude ein ganzes Dorf, eine ganze Stadt, ja sogar ein ganzes Volk vernichten.« Franz hat die Mutter verstanden. »Du Mutter, wissen das alle Nichtjuden, dass der Jude so gefährlich ist wie ein Giftpilz?« Die Mutter schüttelt den Kopf. »Leider nein, mein Kind. Es gibt viele Millionen von Nichtjuden, die den Juden noch nicht kennengelernt haben. Und darum müssen wir die Menschen aufklären und müssen sie warnen vor dem Juden. Warnen vor dem Juden müssen wir aber auch schon unsere Jugend. Schon unsere Buben und Mädels müssen den Juden kennenlernen. Sie müssen erfahren, dass der Jude der gefährlichste Giftpilz ist, den es überhaupt gibt. Wie die Giftpilze überall aus dem Boden schießen, so ist der Jude in allen Ländern der Welt zu finden. Wie die Giftpilze oft das schrecklichste Unglück mit sich bringen, so ist der Jude die Ursache von Elend und Not, von Siechtum und Tod. Die deutsche Jugend muss den jüdischen Giftpilz kennenlernen. Sie muss wissen, welche Gefahr der Jude für das deutsche Volk und für die ganze Welt bedeutet. Sie muss wissen, dass die Judenfrage eine Schicksalsfrage für uns alle ist. Die nachstehenden Kurzgeschichten künden die Wahrheit über den jüdischen Giftpilz. Sie zeigen uns die verschiedenartigsten Gestalten, in denen der Jude auftritt. Sie zeigen uns die Verkommenheit und Niedertracht der jüdischen Rasse. Sie zeigen uns den Juden als das, was er in Wirklichkeit ist, als Teufel in Menschengestalt.